Lektion 18 A 5a Guten Abend, verehrte Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrte Frau Kollegin Hambacher. Vielen Dank für Ihre Einladung. Ich freue mich sehr darüber, Ihnen heute etwas zur Thematik der Nadelstichverletzungen erzählen zu dürfen. Besonders freut es mich, Frau Hambacher, dass sich nicht nur die ärztlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch die Pflegekräfte und das Dienstleistungspersonal Ihrer Abteilung begrüßen darf. Deswegen habe ich auch versucht, in meinem Vortrag möglichst auf komplizierte medizinische Fachausdrücke zu verzichten. Sollte mir dies an einigen Stellen nicht gelingen, verzeihen Sie mir das und haben Sie keine Hemmungen, mich zu fragen, falls Sie bestimmte Begriffe nicht kennen.